Angriffe auf Hillary Clintons Leistungsfähigkeit und Zweifel an ihrem Gesundheitszustand gehören seit Monaten praktisch zum Standardrepertoire von Donald Trumps Wahlkampfteam. Der Kandidat selber hat sie in den letzten Wochen immer wieder wiederholt. Doch jetzt, wo Clinton tatsächlich krank ist, ist Trump ausgesprochen zurückhaltend und geradezu respektvoll. Irgendetwas passiere da, sagte Trump im Sender Fox News, aber er hoffe nur, dass Clinton bald wieder gesund ist, wieder ins Rennen einsteigen kann und bei den Fernsehdebatten dabei sein wird. US-Medien berichten übereinstimmend, dass es eine strenge Anweisung an alle Mitarbeiter im Trump-Lager gegeben habe, Clintons Gesundheitszustand nicht zu kommentieren. Offenbar glaubt man dort, dass der Zwischenfall Clinton auch so schon genug schadet.